Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Heute hören wir uns die Folge über Beziehungsanarchie an und ich bin echt gespannt darüber, wie wir Beziehungsanarchie definieren und was wir da so von uns geben, vor allem in dem Licht, dass ich mich selber jetzt nicht mehr als Beziehungsanarchist bezeichne. Ich weiß auch noch, dass wir irgendwann mal eine Live-Show gemacht haben oder so eine Live-Übertragung bei Insta und YouTube, glaube ich. Ich glaube, die habe ich nicht mehr, aber große Teile dessen wurden auch davon vereinnahmt, dass wir erklärt haben, was wir unter Beziehungsanarchie verstehen. Und ich gehe davon aus, dass es einer der Impulse war, für uns diese Sendung zu machen. Ich bin mal gespannt, was wir da so von uns geben an persönlichen Sachen. Hören wir mal rein. Und es gibt auf dem Blog Mehr Platz für die Liebe eine Liste mit 9 Punkten, Beziehungsanarchie in 9 Punkten. Das ist ein Artikel, der ursprünglich mal auf Schwedisch erstellt worden ist und dann übersetzt wurde. Und wir machen es heute so, dass wir die einzelnen Punkte vorlesen und dazu oder auch dazwischen immer mal was sagen. Wir verlinken euch den Artikel auf jeden Fall hier drunter. Und ich verlinke euch den Artikel natürlich auch in den Shownotes. Genau, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Der heißt: Liebe ist im Überfluss vorhanden und jede Beziehung ist einzigartig. Ich habe gerade entschieden, dass ich so mache, dass ich jeden Punkt von vorne auch direkt kommentiere und dann aber das, was wir dazu zu sagen hatten, auch nochmal kommentieren werde. Und am ersten Punkt stört mich nämlich schon direkt an der Überschrift: Liebe ist im Überfluss vorhanden und jede Beziehung ist einzigartig. Also der zweite Teil stimmt natürlich, weil jeder Mensch ist einzigartig, deswegen ist auch jede Beziehung einzigartig. Man kann natürlich auch Muster finden, aber der erste, wer sagt das? Wer sagt denn, dass Liebe im Überfluss vorhanden ist? Also ich wüsste gar nicht, woher das kommt. Ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt, für die das wahr ist. Aber ich bin mir auch sicher, dass es Menschen gibt, für die das nicht wahr ist. Zum Beispiel aromantische Menschen. Also der ist völlig aus der Luft gegriffen. Also diese Grundthese, dieses Axiom der Beziehungsanarchie, das steht für mich gerade schon mal so ein bisschen in Frage. Beziehungsanarchie stellt die Idee in Frage, dass Liebe eine begrenzte Ressource ist, die nur dann echt ist, wenn sie nur zwischen 2 Personen auf einmal stattfindet. Du kannst viele Menschen lieben und die Beziehung zu einem Menschen beschränkt nicht die Liebe, die du für jemand anderen empfindest. Auch das ist wieder eine Annahme, die für alle Menschen unterschiedlich sein kann. Du kannst viele Menschen lieben und die Liebe für eine Person beschränkt nicht die Liebe für die andere Person, ist subjektiv. Also es gibt mit Sicherheit Menschen oder Situationen oder beides, wo die Liebe zu einer Person die Liebe zu einer anderen Person beschränkt. Und ich würde mich da nicht mal selber rausnehmen. Natürlich gibt es auch Menschen, für die das völlig unabhängig ist, aber es ist ein Spektrum und es ist nicht für alle so. Bewerte und vergleiche keine Menschen und Beziehungen, schätze jede Beziehung auf ihre individuelle Art und Weise. Das wäre ganz fantastisch, wenn das so funktionieren würde, aber wir als Menschen vergleichen uns andauernd. Tatsächlich ist Vergleichen ein Punkt, der überhaupt erst dazu führt, dass wir leben. Wir nehmen nämlich an, dass zum Beispiel Leben nur wertvoll ist, weil es den Tod gibt. Oder wir etwas Scharfes nur schmecken, weil wir vorher was nicht Scharfes gegessen haben. Also wir denken immer in Gegensätzen und aus diesen Gegensätzen kommen dann die Vergleiche. Und es wäre natürlich super schön, wenn wir das ablegen könnten. Das ist auch ein Ziel, also zum Beispiel ein Ziel in manchen buddhistischen Praktiken, genau das abzulegen. Aber da sind wir nicht. Da sind wir noch lange nicht. Und vor allem wird da niemals die ganze Gesellschaft sein. Es ist nicht nötig, jemanden als Partner zu benennen, damit die Beziehung echt ist. Jede Beziehung ist eigenständig und eine Beziehung zwischen eigenständigen Menschen. Das kann ich zur Abwechslung mal genau so stehen lassen. Das stimmt nämlich. Und Liebe ist im Überfluss vorhanden. Das ist so ein Satz, dem würden wir prinzipiell erstmal alle zustimmen, aber man bekommt es anders anerzogen. Also man wird so sozialisiert, dass es die eine oder den einen gibt und dass man Liebe nur mit dieser Person teilt. Das eine hat doch mit dem anderen nur bedingt zu tun. Also wenn man sagt, Liebe ist im Überfluss vorhanden, aber uns wird das wegsozialisiert, dann kann ich dem zwar zustimmen, aber Liebe geht nicht einfach so weg, sondern wir lieben ja auch andere Menschen, wir lieben ja unsere Familie, unsere Freunde, unsere Kinder, aber nicht unbedingt sehr viele PartnerInnen oder überhaupt mehr als einen Partner oder eine Partnerin. Ich glaube schon, dass es mehr polyamore Menschen geben würde, wenn wir anfangen würden, diese Vorstellung von der einen Person, die uns für immer glücklich macht, ein bisschen aufgeben können. Aber ich glaube nicht, dass es deswegen alle sind. Und vor allem wird ganz oft einfach angenommen, dass man, sobald man für eine andere Person auch Liebe empfindet, dass das für die andere dass die Liebe dann von der anderen Person abgezogen wird. Also dass es nur 100% Liebe gibt und sobald ich zwei Menschen liebe, hat jeder halt nur noch 50% oder jeder. Das ist ein Ende des Spektrums. Und ich glaube, da sind die meisten Menschen nicht, dass man sagt, okay, wenn ich mehr Menschen liebe, dann kriegen, also zwei Menschen liebe, dann kriegen beide nur 50%. Das andere Ende des Spektrums ist, wenn ich eine Person liebe, dann liebe ich die 100%. Wenn ich zwei Menschen liebe, dann bekommen die auch beide 100%. Und dazwischen ist alles möglich. Es gibt nicht nur diese beiden Extreme, sondern es gibt auch, okay, wenn ich zwei Menschen oder drei Menschen liebe, dann bekommen die jeweils 70% von meiner Liebe, wenn man das überhaupt in Prozent angeben will. Aber you get the idea. Also es ist nicht so, dass jemand entweder beziehungsanarchistisch ist oder eben nicht, dass jemand entweder polyamor ist oder monogam, sondern es gibt dazwischen ein Spektrum. Ja, und vor allem, ich glaube, häufig ist das Problem, dass, wenn man es selbst so empfindet, dass Liebe unendlich ist, dann hat man trotzdem schlechtes Gewissen gegenüber anderen Menschen, weil die das vielleicht, diese Überzeugung nicht sind und dann denken, dass man sie weniger liebt, weil man jetzt jemand anderen auch liebt. Aber dem ist ja gar nicht so. Also wenn wir uns vorstellen, dass alle Menschen zu dieser Überzeugung gelangen, dass Liebe unendlich ist, dann gäbe es ja überhaupt kein Problem mehr. Liebe ist keine Überzeugung, sondern Liebe ist ein Gefühl und eine Haltung. Ich glaube, ich habe das schon mal woanders erklärt, dass ich Liebe auch für eine Haltung halte. Aber einfach zur Überzeugung kommen, dass Liebe nicht begrenzt ist, kann ich nur dann, wenn Liebe für mich nicht begrenzt ist. Ich kann nicht zu der Überzeugung kommen, wenn sie für mich begrenzt ist. Ich glaube, das impliziert auch einfach, dass Liebe nicht immer gleich sein muss. Also es muss nicht immer symmetrisch sein. Ich kann auch einfach Menschen lieben und ich muss nicht unbedingt genauso zurückgeliebt werden. Also ich habe es jetzt fast jeden Satz kommentiert. Also könnt ihr euch wahrscheinlich sparen, die Originalfolge nochmal anzuhören, weil sowieso 90% der Originalfolge in dieser Folge hier vorkommen. Naja, man könnte natürlich so argumentieren, dass es okay ist, Menschen zu lieben, wenn man nicht zurückgeliebt wird, aber das ist wieder so eine Idealisierung, ne? Wenn wir von dem idealen Menschen, was auch immer das sein soll, ausgehen, dann kann der natürlich Menschen lieben, ohne zurückgeliebt zu werden. Aber das funktioniert nicht immer. Das funktioniert meistens nicht. Das führt meistens einfach nur zu sehr viel Schmerz. Ich kann auch einfach Liebe empfinden und das Menschen mitteilen, ohne eine Erwartungshaltung dahinter zu haben. Das ist für mich, glaube ich, auch ein großer Aspekt dieses ganzen Konzeptes. Das ist spannend, denn ich glaube, da muss man echt differenzieren. Ich habe neulich mal gesagt, ich glaube in der letzten oder in der vorletzten Folge sogar, dass für mich Verliebtsein keine Erwartung einer Beziehung ist. Also wenn ich in jemanden verliebt bin, dann möchte ich nicht unbedingt mit dieser Person eine Beziehung. Es kann sein, aber es muss nicht. Und andererseits, wenn ich eine Beziehung mit jemandem anstrebe oder mir das vorstellen könnte, muss ich nicht in die Person verliebt sein. Also das ist nicht unabhängig vielleicht voneinander, aber es ist nicht notwendigerweise, fällt das immer zusammen. So, aber ich glaube, erstens mal bin ich da auch besonders. Das geht sicherlich nicht allen so. Und zweitens mal geht es ja hier um Verliebtsein und nicht um Liebe. Und wenn ich eine Person liebe, dann schwingen da meistens ja noch mehrere Sachen mit, mehrere Bedürfnisse, zum Beispiel dieser Person nahe zu sein oder für die Person zu sorgen. Und wenn die Person vieles von dem nicht will, wenn die Person nicht möchte, dass ich ihr nahe bin oder wenn die Person nicht möchte, dass ich für sie sorge, dann kann das in sehr viel Schmerz resultieren und vor allem darin resultieren, dass ich mich distanziere und diese Liebe eben abnimmt. Also so einfach ist es nicht. gibt ja unterschiedliche Arten von Anziehung. Das müssen ja nicht nur romantische Liebe sein. Und die kann auch asymmetrisch sein. Also auf jeden Fall, wenn kann ich jemanden lieben, der für mich oder die für mich aber nicht Liebe empfindet, sondern sexuelle Anziehung oder mich einfach gerne in seiner Nähe hat. Das ist genau das, was ich meinte. Ich poste euch auch in die Shownotes nochmal die Different Types of Attraction. Das ist aber nur so halb übertragbar auf authentische Liebe. Denn natürlich kann ich zum Beispiel eine ästhetische Anziehung zu jemandem haben, der keine ästhetische Anziehung zu mir hat. Ich glaube, das ist völlig in Ordnung, wenn ich jemanden schön finde und die Person findet mich nicht schön. Bei Liebe ist ein komplexes Gefühl. Bei Liebe schwingt meistens mehr mit. Und wenn es nur eine romantische, fürsorgliche Liebe ist, zu sagen, okay, ich möchte, dass es dieser Person gut geht, dann kann das natürlich funktionieren. Dann kann das natürlich asymmetrisch sein und die andere Person mich nicht lieben. Aber sobald da mehr mitschwingt, sobald da zum Beispiel eine Art von körperlicher Nähe mitschwingt oder sowas, das etwas, was die andere Person erwidern muss, damit es befriedigt werden kann. Zum Beispiel oder sexuelle Anziehung. Ich kann eine sexuelle Anziehung zu jemandem haben, aber die kann ich nur ausleben dann, wenn die andere Person die auch zu mir hat. Dann wird es kompliziert, denn dann funktioniert es nicht mehr so einfach einseitig. Es wird immer die Beziehung so hochgehalten, aber nicht die Menschen, die daran beteiligt sind. Aber eine Beziehung an sich ist ja erstmal ein leerer Begriff ohne die Menschen. Es geht ja erstmal um die Menschen und erst wenn die eigenständig sind, können die eine Beziehung aufbauen. Das ist ein sehr spannendes Thema, denn dieses Zusammenwirken der beiden Teile, also etwas schaffen, was mehr ist als die Summe seiner Teile, es hat auch einen Fachbegriff, heißt der Synergie. Das ist ein Thema, was wirklich komplex ist. Also an sich ist eine Beziehung, ohne dass jemand daran beteiligt ist, ja leer, natürlich. Aber eine Beziehung ist nicht einfach die Summe der beiden daran beteiligten Personen oder der mehreren beteiligten Personen, sondern eine Beziehung ist immer mehr. Eine Beziehung geht über die beteiligten Personen heraus. Aber was dann eine Beziehung wirklich ist, das wird trotzdem natürlich beeinflusst durch die beteiligten Personen. Der nächste Punkt auf der Liste ist Liebe und Respekt statt Forderungen. Auf Forderungen als Grundlage für eine Beziehung zu verzichten, heißt die Autonomie und das Urteilsvermögen anderer Menschen zu respektieren. Natürlich ist Forderung jetzt ein hartes Wort und ich würde auch sagen, eine Forderung bringt eigentlich nie was, also selten was. Zumindest im Kontext einer Beziehung bringt eine Forderung selten was, aber ich habe, wenn man sich das mal überlegt, natürlich einen Anspruch an eine Beziehung, dass es mir in der Beziehung besser geht als ohne diese Beziehung. Und deshalb kann ich selbstverständlich diese Forderung stellen, dass es mir besser geht und daraus resultieren Ansprüche an die Beziehung und eventuell auch an den Partner oder die Partnerin. Also so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Deine Gefühle für jemanden oder eure gemeinsame Vergangenheit geben dir nicht das Recht, Forderungen und Ansprüche zu haben. Oh, das ist natürlich ganz großer Quark, denn wenn ich selber aus meinen Gefühlen keine Ansprüche an eine Beziehung ableiten kann, die ich habe, ansonsten würde ich aus dieser Beziehung raus, weil sie mir nicht gut tut, aus was denn dann? Das ist doch Quatsch. Also selbstverständlich kann ich aus meinen Gefühlen, wenn es mir schlecht geht, dann werde ich doch Ansprüche daraus herausleiten, dass es mir besser geht in dieser Beziehung. Das ist doch sonnenklar. Findet heraus, wie ihr miteinander umgehen könnt, ohne persönliche Grenzen zu übertreten. Anstatt immer nach einem Kompromiss zu suchen, lasse jeden Menschen seinen eigenen Weg finden, ohne dass das für die Beziehung eine Krise bedeutet. Es gibt aber natürlich Situationen, in denen persönliche Grenzen kollidieren. Also meine persönliche Grenze zum Beispiel war, dass ich Marcel und Jeannie nicht ständig im Nebenzimmer Vögeln hören wollte. Jeannies Grenze war, dass Marcel immer zu uns kommen kann, wenn er das wollte. Und diese beiden Grenzen waren nicht vereinbar. Und das hat natürlich zu einer Krise und letztendlich dann war das einer der Faktoren für die Trennung geführt, weil da niemand von uns aufeinander zugegangen ist. Also das wäre alles schön, wenn es so leicht wäre, aber so funktioniert es halt einfach nicht. Keine Ansprüche zu haben, ist der einzige Weg, um sicher zu sein, dass die Beziehung immer auf beidseitiger Freiwilligkeit aufbaut. Habe ich ja schon drüber gesprochen. Keine Ansprüche haben ist Quatsch. Und vor allem, meine Freiwilligkeit basiert auf meinen Ansprüchen. Denn wenn ich keine Ansprüche habe, dann mache ich das nicht freiwillig. Also wenn ich keinerlei Vorstellung davon habe, wie ich mir eine Beziehung überhaupt vorstelle, wer sagt denn, wo ist denn dann die Freiwilligkeit? Dass eine gemeinsame Vergangenheit zum Beispiel oder irgendwelche gemeinsamen Zukunftspläne nicht nötig sind dafür oder nicht heißen, dass ich irgendwelche Forderungen stellen darf. Naja, doch, also lassen wir die Vergangenheit mal außen vor, aber gemeinsame Zukunftspläne sind natürlich eine Forderung oder um es anders zu formulieren, ein Anspruch. Und wenn man gemeinsam einen Zukunftsplan ausgemacht hat und die andere Person sagt dann so, aber boah, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, dann habe ich natürlich den Anspruch, dass die andere Person da auch mit mir zusammen in diese Richtung arbeitet, weil sonst macht ja ein Zukunftsplan überhaupt keinen Sinn. Sonst ist es ja kein Zukunftsplan. Wenn ich Forderungen stelle in einer Beziehung, dann heißt das ja, dass mir die Beziehung wichtiger ist als der Mensch, mit dem ich eine Beziehung habe. Ich glaube, beides muss man getrennt voneinander betrachten. Einerseits ist mir der Mensch wichtig, mit dem ich in einer Beziehung bin. Auf der anderen Seite ist mir aber auch die Beziehung wichtig. Und das eine geht nicht ohne das andere. Denn natürlich möchte ich, dass der Mensch glücklich ist, weil sonst, also ich gehe mal davon aus, dass ich den Menschen liebe, mit dem ich in einer Beziehung bin. Aber auf der anderen Seite habe ich vielleicht auch Ansprüche an die Beziehung, zum Beispiel, dass wir mal Kinder haben in ein paar Jahren. Und wenn der andere Mensch das nicht möchte, dann gerät das in einen Konflikt und ich muss mich vielleicht nicht entscheiden, was mir jetzt wichtiger ist, die Beziehung oder der Mensch. Aber das gerät auf jeden Fall in Konflikt zueinander und das lässt sich nicht so leicht lösen. Und zu sagen, naja, die Beziehung ist mir wichtiger als der Mensch oder andersrum, das kann in bestimmten Situationen wahr sein, aber es wird auch hier immer wieder mal ein Spektrum sein. Aber ich denke da gerade besonders an so Situationen, wenn man Menschen neu kennenlernt und plötzlich ist einer verliebt und man sagt es dem anderen und der oder die andere ist irgendwie noch nicht verliebt, aber genießt total die gemeinsame Zeit. Und für uns ist das total okay und cool. Also da gibt es einfach kein Problem. Aber für die meisten Menschen, die in einer mononormativen Beziehung sind, wäre das eine totale Krise direkt. Auch da gehen wir natürlich wieder von so einer typisch monogamen Beziehung aus und stellen die in total schlechtem Licht dar oder monogam erzogene Menschen. Aber das stimmt nicht. Also ich glaube, es ist wirklich schwierig und das ist auch für mich schwierig, wenn ich sage, okay, ich möchte eine Beziehung mit einer Person und bin vielleicht sogar sehr verliebt in die Person und die andere Person ist weder verliebt noch möchte sie eine Beziehung. Also das ist überhaupt nicht gleich, nicht auf einem Level. Dann gibt es natürlich ein Problem, aber wenn es nicht ganz auf einem Level ist, wenn zum Beispiel die andere Person sagt, naja, ich bin jetzt nicht so verliebt in dich oder naja, ich möchte jetzt nicht unbedingt eine Beziehung, aber ich mag total Zeit mit dir zu verbringen, dann kann das trotzdem sehr schön sein. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so. Also die beiden Levels der Gefühle sollten einfach nicht zu weit auseinander liegen. Ja. Genau. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass in ganz vielen mononormativen Beziehungen so der Glaubenssatz herrscht, in einer Beziehung muss man Kompromisse machen. Mhm. Und das ist einfach nicht wahr. Auch das habe ich ja schon mal gesagt und jetzt vielleicht noch mit dem Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, mit ob Marcel da ist und wie oft und ob die im Nebenzimmer vögeln. Manchmal gibt es keinen Konsens und wenn einer der Partner dann sagt, ich möchte keinen Kompromiss in der Hinsicht, dass ich sage, okay, ich möchte nicht von meinen Forderungen zurücktreten, dann geht das Ganze sehr schnell und sehr hart in die Brüche. Nicht nur, dass die Beziehung aufrechterhalten werden muss, sondern die Partnerschaft in dieser Form. Also es wird nicht zugelassen, dass sie sich verändern darf oder auf andere Ebenen gehen darf, zum Beispiel, wenn man unterschiedliche Bedürfnisse hat. Ja. Ich glaube, es ist einerseits eine Idealvorstellung, die nicht immer erreicht wird, aber andererseits geht das schon auch. Also ich kenne auch Paare, die sich irgendwann auseinandergelebt haben und sagen so, hey, wir lieben uns eigentlich, aber wir haben nicht mehr so viel miteinander zu tun. Also unsere Leben haben sich einfach in eine komplett unterschiedliche Richtung entwickelt und das ist auch okay und wir sind halt nicht mehr zusammen, aber wir wohnen halt noch zusammen und wir verbringen auch noch Zeit miteinander, aber wir haben völlig unterschiedliche Leben. Also, dass sich das Ganze dann auf eine unterschiedliche Ebene, auf eine andere Ebene transformiert, das kann passieren. Manchmal, oder ich würde sogar sagen, meistens tut es weh, Aber manchmal funktioniert das auch einfach aus sich heraus. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Partner oder eine Partnerin irgendwie weniger Sex möchte oder weniger Nähe, dass es dann auf eine andere Art und Weise diese Beziehung bestehen bleiben darf und dass dann die Bedürfnisse auch anderweitig geäußert werden dürfen. Das ist aber jetzt gar nicht das, was ich gemeint habe. Ich meinte, wenn beide Partner gleichzeitig oder zumindest zeitnah merken, okay, wir haben uns hier auseinanderentwickelt, aber wenn nur einer der Partner oder einer der PartnerInnen ein Bedürfnis hat, das, naja, also das Bedürfnis weniger hat, zum Beispiel nach Nähe oder nach Sex, dann kann das ganz schön wehtun. Ja, man muss nicht direkt alles abbrechen, so von 100 auf 0, nur weil man unterschiedliche Bedürfnisse hat. Man kann auch einfach die Beziehung transformieren. Menschen müssen sich nicht direkt trennen, nur weil es unterschiedliche Bedürfnisse gibt und beide keinen Kompromiss eingehen wollen. Dann kann man trotzdem Konsens finden, wie man weiter gemeinsame Zeit genießt, mit der alle glücklich sind. Genau. Ich musste ehrlich gesagt gerade loslachen, als ich das gehört habe, denn die Begründung für dass Jeannie sich von mir getrennt hat, war, dass sie mich nicht mehr liebt. Aber das ist ja nur eine Ebene von dem, was sie gerade gesagt hat. Also wir hätten unsere Beziehung ja auch einfach transformieren können, dann wäre das ja keine Trennung gewesen. Und das ist interessanterweise auch das, was sie gesagt hatte zuerst. Es muss sich überhaupt nichts ändern, aber es hat sich alles geändert. Sie hat mich dann irgendwann nicht mehr umarmt, ne, als sie nach Hause gekommen ist. Also im Prinzip hat sie hier was gesagt, was von der Theorie her stimmt, aber es ist einfach völlig unrealistisch, dass das passiert. Denn alle Dynamiken, die da so noch mit reinspielen, die blendet sie da völlig aus. Der nächste Punkt heißt, finde deinen festen Standpunkt. Wie willst du von anderen behandelt werden? Und ich meine alle anderen. Was sind deine Grenzen und Erwartungen für alle Beziehungen? Mit was für Menschen willst du dich umgeben und wie soll deine Beziehung mit ihnen aussehen? Finde deine Kernpunkte, die für dich wichtigsten Werte und verwende sie ohne Ausnahme in allen Beziehungen. Weiche nicht davon ab, um irgendwem zu beweisen, dass du ihn wirklich, in Anführungsstrichen, liebst. Hier sind wir wieder bei Kompromissen. Also grundsätzlich stimme ich diesem Satz auch zu, aber man kann Werte und Verhalten vielleicht auch ein bisschen trennen. Ich würde zum Beispiel nicht jemanden daten oder mit einer Person eine Partnerschaft eingehen, die findet, dass es okay ist, Tiere zu töten. Das würde ich nicht tun, weil es gegen meine Werte verstößt. Aber ich würde eine Person daten, die nicht oder noch nicht vegan lebt, weil sie vielleicht das noch nicht schafft oder die Integrität noch nicht so da ist. Also ich glaube, Werte sind ziemlich gut, sich daran zu orientieren, aber das Verhalten oder die Umsetzung dieser Werte ist nochmal was anderes. Und wenn man auf diesen Satz so eingeht, wie er gesagt wurde, nämlich verbiege dich niemals für eine Beziehung, dann geht man auch keine Kompromisse ein und dann lernt man auch nicht dazu. Ich glaube, die meisten Menschen haben sich einfach noch nie Gedanken darüber gemacht, wie wirklich für sie persönlich eine gute Beziehung zu Menschen aussieht, zu allen Menschen, was ihre eigenen Bedürfnisse sind, was ihre Grenzen sind. Ich glaube, die wenigsten haben sich damit auseinandergesetzt und darüber nachzudenken, wie man mit Menschen in Kontakt sein möchte und was einem wichtig ist, ohne immer die anderen als erstes zu bedenken. Also sich nicht zu überlegen, okay, wie bin ich jetzt am besten, damit ich die beste Beziehung führe, damit sich alle mit mir wohlfühlen, sondern vielleicht mal zuerst zu überlegen, was brauche ich eigentlich, was ist mir wichtig, wie geht es mir mit welchen Beziehungen, die ich habe. Und darauf können gesunde Beziehungen entstehen. Also da kann ich Jeannie zur Abwechslung mal total zustimmen. Das stimmt, ich glaube, viele Menschen haben sich darüber nie Gedanken gemacht, wie sie eigentlich in einer Beziehung sein wollen, welche Partnerschaft sie haben wollen und welchen Partner oder welche Partnerin sie möchten. Denn jede Beziehung, die wir im Leben haben oder alles, was wir tun, muss ja immer irgendwie einen Mehrwert haben für mich. Also ich gehe ja keine Beziehung ein, in der ich leide. Und selbst wenn ich zum Beispiel einen Partner oder eine Partnerin in einer schwierigen Situation unterstütze und mitleide, dann tue ich das ja, weil ich mich dann wieder gut fühlen kann, dass es dem Partner oder meiner Partnerin besser geht. Witzigerweise beschreibe ich hier genau das, was ich vor ein paar Minuten noch abgelehnt habe, nämlich eine Erwartung. Ich gehe durch eine Phase, in der es dem Partner oder der Partnerin nicht so gut geht und mir damit auch nicht. Ich unterstütze diese Person quasi und tue das zwar nicht aus einem eigenen Antrieb, sondern weil ich erwarte, dass ich hinterher was zurückbekomme und hinterher glücklicher bin als vorher. Und das ist genau eine Erwartung und im letzten Punkt hieß es, die soll man nicht haben. Also irgendwie ist das nicht konsistent, was ich da sage. Außerdem, es gibt auch altruistische Motive, also selbstlose Motive zu lieben. Das heißt, ich kann auch einfach mit einem Partner oder einer Partnerin leiden, ohne dass ich im Endeffekt etwas davon bekommen möchte, sondern einfach nur um der Beziehung oder um dieser Person willen. Ich habe von mir selber nie gedacht, dass ich egoistisch oder arrogant bin, aber mir wurde das fast mein ganzes Leben lang über gesagt, wenn ich Grenzen gezogen habe und meine eigenen Bedürfnisse beachtet habe. Menschen, die egoistisch oder arrogant sind, denken das von sich selbst nie. Die denken nicht, ich bin auch eher aber egoistisch oder arrogant. Die Leute, die denken, ich bin egoistisch oder ich bin arrogant, sind diejenigen, die genau das Gegenteil davon sind. Dass ich ja nur an mich denken würde und dass ich ja auch mal gucken soll, wie es den anderen geht und dass ich mich ja nicht wundern muss, wenn meine Beziehungen nicht funktionieren, weil ich ja nur an mich denke. Was total komisch ist, dass so viele Leute dieser Annahme sind, weil wie soll denn eine gesunde Beziehung auf etwas wachsen, bei dem ich meine eigenen Bedürfnisse nicht beachte? Also da kann ich ja nur unglücklich mit werden und die Beziehung ja auch. Da sind wir wieder bei dem Thema Genie und Kompromissfähigkeit. Also wenn ich nur meine eigenen Bedürfnisse wahrnehme und beachte und nicht die Bedürfnisse des Partners oder die Bedürfnisse der Partnerschaft, dann wird diese Beziehung irgendwann den Bach runtergehen. Weil in einer Beziehung ist man in einer Verantwortungsgemeinschaft. Das heißt, ich achte eben nicht nur auf mich, sondern auch auf den Partner und die Bedürfnisse des Partners oder der Partnerin. Auf der anderen Seite darf es natürlich auch nicht so sein, dass ich mich selber gar nicht mehr wahrnehme. Also es gibt auch hier ein Spektrum und das Optimum liegt je nach Beziehung irgendwo in der Mitte. Der nächste Punkt heißt, die heterosexistische Norm ist vorhanden, aber fürchte dich nicht. Denke daran, dass es ein sehr starkes normatives System gibt, das dir sagen will, wie du zu leben hast und was wirkliche Liebe ist. Viele werden dich und deine Beziehung in Frage stellen, wenn du nicht der Norm folgst. Arbeite mit den Menschen, die du liebst, zusammen und findet Wege und Tricks, um die Normen zu vermeiden, die euch Probleme bereiten. Finde positive Gegenentwürfe, damit ihr für etwas streiten könnt und nicht nur gegen die Norm. Lasst eure Beziehung nicht von der Angst vor gesellschaftlichen Normen beeinflussen. Ich glaube, da kann man gar nicht so viel drüber sagen. Das kann ich alles genauso unterstützen. Nicht nur sollte man sich nicht von gesellschaftlichen Idealen beeinflussen lassen, sondern auch nicht von Idealen von anderen Menschen, die man zum Beispiel in einem Podcast hört, sondern immer von dem, was sich für einen selbst richtig und gut anfühlt. Ich finde hier den Einsatz total schön. Findet positive Gegenentwürfe, damit ihr für etwas streiten könnt und nicht nur gegen die Norm. Ich finde das total wichtig, so ein positives Beispiel zu geben und zu sagen, so hier, somit fühlen wir uns wohl und so kann das auch gehen. Also positiv auf Menschen zuzugehen, kann, glaube ich, ganz viel bewirken. Und das ist total wichtig, nicht nur in Sachen Beziehungen, sondern eigentlich in allen Befreiungsbewegungen, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel in Feminismus, in Veganismus. Überall dort ist es immer sinnvoller, mit positivem Beispiel voranzugehen. Natürlich muss man trotzdem das bestehende System kritisieren. Aber Menschen hören einem eher zu, wenn man sagt, ich mache das anders als die gesellschaftliche Norm es sagt, weil ich vollkommen davon überzeugt bin. Wenn man mit einem guten Beispiel vorangeht, dann kann das sehr viel bewirken. Der nächste Punkt ist Spontanität statt Verpflichtung. Die Freiheit, spontan zu sein, sich auszudrücken und zu handeln, ohne Angst vor Strafe und ohne Pflichtgefühl. Das ist es, was eine anarchistische Beziehung lebendig macht. Oh, da muss ich schon mal einhaken, denn das finde ich schon wieder zweifelhaft. Wenn ich spontan handle, dann kann das ja auch heißen, dass ich spontan negative Emotionen rauslasse, Menschen beschuldige zum Beispiel oder Wut äußere gegenüber Menschen. Und das ist ja nicht frei von einer Gegenreaktion. Das ist ja utopisch. Also Spontanität ist gut, natürlich, aber genauso wie alles eigentlich immer in einem Maß. Also unbegrenzte Spontanität würde zu ja, zu Anarchie führen. Also vielleicht ist das dahingehend ganz, ganz treffend. Aber eben nicht zu einer gesunden Beziehung zwischen zwei Menschen. Wenn ich mich auf jemanden nicht verlassen kann und seinen Emotionen komplett ausgesetzt bin, dann ist das nicht stabil. Spontanität ist vor allem das Gegenteil von Pflicht. Du willst eine Beziehung haben, in der man aus einem positiven Wunsch heraus miteinander zu tun hat, nicht aus Pflichtgefühlen. Ich verstehe nicht so ganz, was das eine mit dem anderen zu tun hat, denn ich kann ja auch Vereinbarungen aus einem positiven Wunsch heraus treffen und mich dann daran halten, aus einem positiven Wunsch daraus. Nur weil es spontan ist, heißt es ja nicht, dass ich es nicht aus Pflichtgefühl mache. Und nur weil es vereinbart ist, heißt es nicht, dass ich das nur tue, weil ich mich dran halten muss. Bei Spontanität geht es nicht darum, dass alles ohne Planung und Nachdenken gemacht wird, sondern darum, eine Beziehung zu schaffen, die nicht auf Aufgaben und Anforderungen basiert. Organisiere deine Beziehungen so, dass Spontanität möglich ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier mit Aufgaben gemeint ist. Vielleicht erklären wir das noch. Aber zu Anforderungen habe ich ja schon was gesagt, dass jeder von uns natürlich Anforderungen an eine Beziehung und vielleicht auch an den oder die gegenüberstellt. Ob es gerade wirklich ein Impuls ist, mit dieser Person zu sprechen, oder ob es ein Pflichtgefühl ist. Und das ist ein total wichtiger Unterschied, ich bin dafür prädestiniert, da sehr leicht reinzulaufen in so eine Art von Verpflichtung. Sowas wie, ja, aber dieser Person geht es ja jetzt nicht gut und ich muss ja jetzt für sie da sein. Nein, ich muss überhaupt nicht. Ich werde für sie da sein, wenn ich es kann. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Scheinbar ist das mit Aufgaben gemeint, also in einer Beziehung für die andere Person da sein, auch wenn es einem selber nicht so gut geht. Das kann man auch machen. Man kann das Mindeste von seinem Partner auch verlangen, auch wenn sich das doof anhört. Aber wenn ich mich nicht auf meinen Partner oder meine Partnerin verlassen kann, dass die Person für mich da ist, was brauche ich denn dann für eine Beziehung? Also ich glaube, Vertrauen kommt auch daher, dass ich mich auf jemanden verlassen kann und es natürlich okay ist, wenn das weniger ist, wenn es der Person nicht gut geht, aber einfach zu sagen, okay, ich kann das gerade selber nicht, deswegen mache ich das nicht. Oder noch krasser, es ist gerade einfach kein Impuls da. Ich bin nicht spontan, deswegen bin ich nicht für dich da, weil ich es einfach gerade nicht fühle. In so einer Beziehung möchte ich nicht sein. Ja, ich finde gerade dieser Punkt, sich nicht verpflichtet zu fühlen in einer Beziehung, ist auch was, was mich unglaublich befreit. Ich tue alles, was ich tue, freiwillig. Ich bin keinen Regeln unterlegen. Ich bin keinen drohenden Konsequenzen unterlegen. Hier muss ich mal kurz einhaken. Das stimmt, denn ich habe es auch immer gefürchtet, Jeannie Konsequenzen aufzuzeigen. Aber ich habe heute erst ein Hörbuch gehört von Brené Brown. Und da sagt sie, dass wir erst dann menschlich sind oder erst dann inkludiert sind in Gesellschaften, wenn wir andere Menschen für ihre Handlungen zur Verantwortung ziehen können. Und das stimmt. Das habe ich bei Jeannie nie gemacht. Ich habe nie gesagt, so, mir geht's gerade so schlecht, ich muss jetzt auf mich achten. Wenn du das machst, dann trenne ich mich von dir. Also jetzt im extremen Fall. Das habe ich nie gemacht. Ich habe einfach das hingenommen. Mir ging es einfach durchgehend schlecht, solange bis sie sich irgendwann getrennt hat. Und das würde ich heutzutage nicht mehr machen. Wenn man Menschen kennt wie uns zum Beispiel oder andere Menschen, die das so handhaben, dann hat man auch einen sehr großen Vorteil davon, nämlich man weiß immer, wenn wir etwas tun, dass wir es tun aus einem eigenen Impuls heraus. Also man ist sich der Motive immer sicher. Also wenn ich Zeit mit jemandem verbringe, dann kann sich die Person hundertprozentig sicher sein, dass ich gerade Zeit mit ihr verbringen möchte. Ja, das ist mir auch wichtig, dass die Person, mit der ich gerade Zeit verbringe, das auch möchte. Außer vielleicht, mir geht es wirklich schlecht, dann ist es nicht so wichtig, ob sie das wirklich möchte. Dann ist es mir nur wichtig, dass sie gerade mal da ist. Aber das kann man auch anders sicherstellen. Man kann auch einfach fragen. Man kann auch einfach sagen, so, okay, bist du jetzt da, weil ich so dich darum gebeten habe, da zu sein? Oder bist du jetzt da, weil du es willst? Denn selbst in beziehungsanarchistischen Kontexten, wenn man sagt, okay, ich mache alles spontan, kann ich ja Leute darum bitten, etwas zu tun. Und wenn die Person das dann macht, dann ist rein theoretisch die Freiheit ja auch schon wieder nicht gegeben. Also ich muss sowieso immer fragen. Ich finde, dass die Vorstellung, dass ich mit jemandem Zeit verbringe und die Person das eigentlich gerade gar nicht möchte und das nur macht, weil sie denkt, dass sie es tun sollte oder mir sagt, dass sie mich auch liebt, obwohl sie mich gar nicht auch liebt, aber das denkt, sie muss das sagen, weil ich ja schließlich ich liebe dich gesagt habe. Ich glaube, wenn eine Person zu mir sagt, ich liebe dich, aus Pflichtgefühl heraus, dann liegt es nicht an der Art der Beziehung, sondern dann liegt es an der Art der Kommunikation. Das ist für mich ein schreckliches Gefühl, aber zu wissen, dass alle Menschen, mit denen ich Beziehung habe, authentisch sind und mit mir Zeit verbringen, wenn sie das wirklich nur wollen, das gibt einem ja auch so viel Sicherheit. Da haben wir uns beide nicht immer dran gehalten. Also natürlich gab es auch Situationen, wo Jeannie gesagt hat, so boah, es nervt mich gerade, dass ich bei dir bin. Ich bin halt gerade für dich da, aber es nervt mich, dass es dir schlecht geht. Und ich war natürlich auch für Jeannie da, wenn Jeannie eifersüchtig war auf jemand anderen, mit dem Marcel gerade datet. Denn das gab es auch. Und ich dachte so, was stellst du jetzt so an? Du kritisierst mich die ganze Zeit für Eifersucht und jetzt bist du selber eifersüchtig. Also auch diese Situation gab es in unserer Beziehung. Also wir machen da einfach ein Fass auf, dass von dem wir eigentlich, unsere Beziehung war nicht so. Also dass man frei ist zu gehen, genau, frei ist zu gehen, aber trotzdem bleibt. Free to go, but chooses to stay. Ja, und ich meine, was gibt es Schöneres als das? Mhm. Ja. Und in einer mononormativen, romantischen Zweierbeziehung hat man eben das eigentlich nicht. Also ich kann mir nie sicher sein, dass mein Partner oder meine Partnerin gerade da ist, weil er oder sie da bleiben möchte oder ob sie vielleicht mit dem Gedanken spielt, irgendwie schon zu gehen, aber die Hürde so hoch ist und dann nur was vorspielt. Das ist völlig unabhängig davon, welches Beziehungskonzept ich gerade habe. Also ob das eine offene Beziehung ist, eine monogame Beziehung, Polyamorie oder Beziehungsanarchie. Ich glaube, in allen diesen Beziehungen gibt es Situationen oder kann es Situationen geben, in denen ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob mein Partner oder meine Partnerin mit mir zu diesem Zeitpunkt zusammen sein möchte oder in denen ich als Partner vielleicht auch nicht ganz sicher bin, ob ich gerade noch diese Beziehung möchte. Und ob und wann ich das gegenüber dem Partner oder der Partnerin äußere, ist eine Sache der Kommunikation. Das hat nicht so viel, wenn überhaupt, mit der Beziehungsform zu tun. Und ich habe auch gerade daran gedacht, dass es ja nicht nur bei so großen Dingen ist wie einer Trennung, sondern dass ich zum Beispiel auch jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, mir sicher sein kann, wenn du mich fragst, ob du bei mir schlafen darfst, dass du wirklich heute Abend das Bedürfnis hast, mit mir in einem Bett zu schlafen und nicht es nur tust, weil man es halt so tut, wenn man zusammen ist. Ja. Beieinander schlafen war übrigens immer ein Problem, zumindest in der Phase, als Marcel auch in der Beziehung beteiligt war und auch häufiger bei uns war. Also während des ersten Corona-Lockdowns so fast jeden Tag, zumindest fünf Tage in der Woche oder so. Und Jeannie dann immer abwechselnd bei ihm und bei mir geschlafen hat, also mit ihm in ihrem Bett oder mit mir in meinem Bett. Und das hat sich so rausgebildet, dass sie dann immer abwechselnd schläft. Und mir ging es aber an manchen Tagen richtig schlecht. Und ein oder zweimal habe ich sie dann darum gebeten, dass sie doch bei mir schläft, obwohl Marcel dran wäre. Und sie hat das dann gemacht und beim dritten Mal hat sie das abgelehnt. Und das ist eine Nacht, an die ich mich eigentlich immer erinnern werde, weil ich auch noch gesagt habe, so ey, mich würde es verletzen, wenn ich euch jetzt da vögeln höre, weil es mir gerade wirklich schlecht geht. Und sie gemeint hat, ich kann das aber dir nicht garantieren. Und im Endeffekt war es dann halt, war die Situation dann halt genau so. Und mir ging es wirklich, wirklich schlecht. Also das meine ich mit, wenn eine Beziehung immer nur spontan ist und von spontanen Gefühlen getrieben wird und die andere Person vielleicht keine Verantwortung fühlt, auch mal was zu tun für den Partner oder die Partnerin, dann kann das zu sehr, sehr viel Verletzungen führen. Fake it till you make it. Manchmal scheint es, als müsste man ein unglaublicher Übermensch sein, um solche anarchistischen Beziehungen hinzukriegen. Aber das stimmt nicht. Verwende den Trick Schummeln, bis es funktioniert. Überleg dir in einer ruhigen Situation, wie du handeln würdest, wenn du dich so stark und sicher fühlst, wie du es dir wünschst. Verwandle das in einfache Verhaltensregeln, die du anwenden kannst, wenn du dich nicht so stark fühlst. Sprich mit anderen darüber, wie sie das machen. Mach dir keine Vorwürfe, wenn es nicht immer klappt. Ja, und gerade bei der Situation, die ich eben beschrieben habe, war es auch so, dass ich natürlich die ganze Nacht wach lag und nicht schlafen konnte und super viel aufgeschrieben habe, auch in mein Tagebuch, und mich an diesen Satz erinnert habe und dann gedacht habe, okay, wie würde ich mich denn jetzt verhalten, wenn ich das könnte, wenn es mir nichts ausmachen würde? Und es hat überhaupt nichts gebracht. Deswegen bin ich diesem Punkt auf der Liste sehr abgeneigt. Und ich glaube, wenn wir vor anderen über unsere Beziehung sprechen, dann denken die auch, wir sind irgendwie so die totalen Übermenschen und sagen, wow, wie macht ihr das eigentlich? Wie funktioniert das? Ist man da nicht permanent eifersüchtig? Oder wie funktioniert das mit der Planung oder so? Das liegt ganz einfach daran, dass wir Ansprüche an uns gestellt haben und dachten, die erfüllen wir, aber das haben wir in vielerlei Hinsicht gar nicht getan. Also der ganze Podcast, den ich gerade im Moment aufnehme, handelt ja von diesen Ansprüchen und dass wir die oftmals einfach nicht erfüllt haben selber. Dafür haben wir aber so getan, als würden wir die erfüllen. Also quasi fake it till you make it und es auch noch in einem Podcast verkauft. Da kann man dann auch einfach mal überlegen, okay, hey, das ist jetzt kein Riesenzusammenbruch. Also nur wegen diesem Moment geht jetzt nicht unsere ganze Beziehung kaputt, sondern man kann auch einfach mal eine Nacht drüber schlafen, noch fünfmal drüber sprechen und einfach gucken, wie fühlt es sich an, wie können wir damit umgehen, einen Konsens finden, Gefühle aushalten. Gefühle aushalten ist so ziemlich der schlimmste Satz, den ich je von mir gegeben habe, denn ich habe das natürlich auch unterstützt und das hat mich in diesem Teufelskreislauf eigentlich gehalten. Dass ich gesagt habe, okay, ich mache einen Podcast drüber, ich will mich nicht schlecht fühlen und es wird irgendwann vorbeigehen. Und ich muss diese Gefühle einfach nur aushalten und ganz viel darüber sprechen, was ich auch gemacht habe. Aber das macht dich kaputt. Das macht dich einfach kaputt, wenn du Gefühle, die immer wieder kommst, die sich nicht ändern, einfach versuchst auszuhalten. Es gibt natürlich Situationen, in denen man sagen kann, boah, das fühlt sich jetzt ein bisschen unangenehm an. Ich guck mal, wie das weitergeht. Aber gerade dann, wenn man eine psychische Erkrankung hat wie ich und sich richtig scheiße fühlt über Monate, dann ist nichts mehr mit aushalten. Auf gar keinen Fall. Dass ich manchmal habe ich so kleine Momente von Eifersucht irgendwie. Manchmal gehen die danach sofort wieder weg, aber manchmal habe ich so ein komisches, ungutes Gefühl und dann denke ich auch, ach komm, also du weißt doch, wie das läuft und es gibt doch kein Problem, nichts passiert, so, es gibt keine Bedrohung, mir kann niemand was wegnehmen, weil ich nichts habe. Und trotzdem habe ich diese Eifersuchtsmomente und dann versuche ich da auch in diesen Momenten einfach mal nachsichtig mit mir zu sein und zu sagen, hey komm, das sind Gefühle, das ist okay, auch wenn du die hast, auch wenn du kognitiv da irgendwie weiter bist, aber trotzdem kann man so fühlen. Und ich versuche immer mit mir selber so nachsichtig zu sein, wie ich mit anderen wäre, die mir wichtig sind. Und dann, wenn ich diese Perspektive einnehme, fällt mir das auch viel leichter. Ja, das ist eine ganz wichtige Perspektive, so nachsichtig zu sein, wie man mit FreundInnen umgehen würde, ja. Mit sich selbst auch zu sein. Das ist einerseits natürlich total wichtig, nachsichtig zu sein und nicht diese Ansprüche an sich selber zu stellen. Das würden wir bei FreundInnen ja auch nie machen. Aber auf der anderen Seite, wenn man leidet, dann bringt es nichts, nachsichtig zu sein. Dann leidet man einfach. Und deswegen sind das zwei völlig verschiedene Situationen. Also ob ich jetzt so einen kleinen Biss habe oder ob ich sage, boah, so wäre ich gerne, aber so bin ich noch nicht. Da kann ich nachsichtig sein. Aber wenn ich in der Situation bin und mich scheiße fühle, dann kann ich nicht nachsichtig mit mir sein. Denn dann ist mein Problem nicht, dass ich mich selber dafür verurteile, dass ich mich scheiße fühle, sondern dass ich mich gerade scheiße fühle. Der nächste Punkt heißt, Vertrauen ist besser. Gehe davon aus, dass die Menschen in deiner Umgebung dir nur Gutes wollen. Es ist Unsinn, dass Egoismus der einzige Antrieb des Menschen ist. Hier muss ich direkt mal einhaken, denn das ist totaler Quatsch. Also natürlich ist Egoismus nicht der einzige Antrieb von Menschen. Aber es ist einer der Antriebe. Es kann einer der Antriebe sein. Und es ist super naiv zu denken, dass Egoismus von niemandem der Antrieb ist. Und deswegen sollte man Vertrauen nicht unendlich spenden. Und das kann zu super vielen Verletzungen führen. Menschen sind nicht immer gut. Das ist eine Lektion, die ich auch super krass hart lernen musste. Also viele Menschen sind oft gut, aber eben nicht alle. Vertrauen ist besser als eine Beziehung, in der du ständig nach Bestätigung suchst, dass der andere immer noch für dich da ist. Das stimmt auf jeden Fall. In einer Beziehung ständig nach Bestätigung suchen ist, glaube ich, nicht heilsam. Aber das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt viel zu tun, ob ich meinem Partner vertraue oder allen anderen Menschen vertraue. Also natürlich sollte in einer Beziehung Vertrauen die Grundlage sein und ich sollte erstmal davon ausgehen, dass mein Partner oder meine Partnerin mir wichtig ist oder dass ich meiner Partnerin oder meinem Partner wichtig bin. Aber das heißt nie, dass ich meinen Selbstschutz aufgeben sollte. Du und die anderen wollt euch gerne sehen und kommunizieren, aber manchmal hat man so viel um die Ohren, dass man alle Energie auf seine eigenen Sorgen richten muss. Je mehr du dann eine verständnisvolle Umgebung für dich und andere schaffen kannst, desto mehr Energie bleibt übrig, um sich gegenseitig zu unterstützen. Gib den Leuten die Chance zu reden, sich zu erklären und zu zeigen, dass sie Verantwortung in der Beziehung übernehmen, aber auch die Chance, sich um sich selbst zu kümmern. Denk an deine Grenzen. Ah, dieser Punkt ist eigentlich genau so geworden, wie ich mir das erhofft hatte. Also das kann ich total unterschreiben, dem ist nichts hinzuzufügen. Ah, voll wichtig. Das ist richtig wichtig, vor allem wenn man miteinander schreibt und denkt so, oh, die andere Person hat sich jetzt irgendwie seit 2 Tagen nicht gemeldet oder so, mag die mich nicht mehr, das ist ja der erste Eindruck, den man bekommt, aber in den meisten Fällen ist das nicht so, vor allem nicht, wenn man eine Beziehung führt, wie wir es tun, weil ich mir dann sicher sein kann, dass du schreiben würdest, ich mag dich nicht mehr. Ja. Oh, das ist aber eine gefährliche Annahme. Also zu sagen, in committed relationships geht das natürlich, klar. Da kann ich mir eigentlich sicher sein, dass ich, wenn jemand gerade mal nicht zurückschreibt, dass die Person nicht mich nicht mehr mag, sondern dass die Person einfach gerade viel um die Ohren hat. Aber das lässt sich nicht übertragen auf Beziehungen, die eben nicht so eng sind. Und da ist es auch wichtig, einen Selbstschutz aufzubauen. Ich werde auch nochmal ein Video über Ghosting machen. Das steht schon seit ungefähr einem Jahr auf meiner Liste. Und eine Strategie, die ich mir da zurechtgelegt habe, wenn ich Menschen kennenlerne und nicht weiß, ob die mich jetzt noch gut finden oder nicht, oder ob die einfach nicht antworten, weil sie halt gerade viel um die Ohren haben, ist, dass ich, sobald ich das Gefühl habe, die andere Person braucht immer länger zum Antworten oder der anderen Person ist es nicht so wichtig zu antworten wie mir, also da ist irgendwie ein Ungleichgewicht da, dass ich dann immer so lange warte mit Antworten, wie die andere Person gebraucht hat. Das hört sich jetzt erstmal super kindisch an, aber es ist für mich ein Selbstschutzmechanismus, der funktioniert. Ich sage dann, okay, das heißt, wenn die andere Person 10 Tage braucht zum Antworten, das ist nämlich auch manchmal der Fall, dann lese ich das zwar, mache mir Gedanken darüber, aber dann lege ich das Handy wieder weg und antworte, schreibe mir einen Reminder und antworte dann in 10 Tagen. Und das hat sich wirklich bewährt für mich, denn dadurch verhindere ich, dass ich total abhängig werde und meinen Selbstschutz einfach schon sehr, sehr früh aufgebe. In einer Zweierbeziehung oder in einer romantischen Beziehung oder grundsätzlich in einer Partnerschaft ist es natürlich was anderes. Da gehe ich davon aus, erstmal, dass Menschen vielleicht gerade zu viel um die Ohren haben, als dass sie mir antworten. Und da dauert es auch nicht 10 Tage. Also nicht alles, wie eine Person handelt, ist etwas, was ich verursacht habe. Ich bin nicht für die Gefühle anderer zuständig. Ich glaube, ehrlich gesagt, das hat sich Jeannie ein bisschen zu viel zu Herzen genommen, dass sie nicht zu für Gefühle für andere zuständig ist. Und ja, natürlich, das trifft vielleicht häufiger mal zu in Beziehungen, die nicht so eng sind. Aber in Partnerschaften ist man eben doch häufig mal verantwortlich für die Gefühle von anderen. Du kannst nicht einfach sagen, so, ich mache das jetzt und das wird dich nicht betreffen. Unsere Beziehungen beeinflussen sich alle gegenseitig. Und je enger sie sind, desto mehr beeinflussen sie sich. Deswegen finde ich auch gerade dieses generalisierende Ich liebe dich zu random Zeitpunkten am Tag, nur weil man sich verabschiedet, weil man sich eine Nachricht schreibt, weil man aufwacht, weil man ins Bett geht, total schwachsinnig, weil ich liebe nicht 24 Stunden am Tag gleich, sondern es gibt Zeiten, in denen es mir echt schlecht geht. Wenn ich so an letzte Woche Donnerstag denke, da habe ich gar nichts gefühlt irgendwie. Da ging es mir einfach nur grottenschlecht. Ich habe den ganzen Tag im Bett rumgehangen und dann geschlafen und dann ging es mir wieder schlecht. So, da liebe ich nicht den ganzen Tag. Und wenn mir dann jemand sagen würde, ich liebe dich und von mir erwartet, dass ich sage, ich dich auch, obwohl ich es gerade nicht so empfinde, dann wäre die Beziehung ja wieder auf was aufgebaut, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Das ist ein total wichtiger Punkt, den Jeannie da hat und das stimmt auf jeden Fall. Nur ist es nicht unbedingt nur von der Art der Beziehung abhängig, also ob das eine Polyamore oder eine beziehungsanarchistische Sache ist, sondern auch vom Vertrauen und von der Kommunikation wieder der PartnerInnen. Ich glaube, ich habe jetzt schon 10-mal gesagt, es kommt auf die Kommunikation an. Aber es ist einfach so, wenn ich weiß, okay, der Person geht es gerade schlecht und sie kann das gerade nicht sagen, weil sie das gerade nicht fühlt, dann ist das okay. Das ist auch in einer monogamen Beziehung so. Ich finde es großartig, immer zu wissen, dass du freiwillig mit mir eine Beziehung führst. Ja, komplett freiwillig. Ich kann hier morgen ausziehen, wenn ich will, aber will ich nicht. Ja, genau. In den letzten Monaten unserer Beziehung muss ich auch zugeben, dass ich viele Sachen nicht mehr freiwillig gemacht habe, denn es war Pandemie. Das heißt, ich war so ein bisschen zu Hause eingeschlossen. Ich hatte nicht Corona, aber ich musste in Quarantäne zusammen mit meiner ganzen WG. Mein komplettes soziales Umfeld bestand aus der WG. Und ich habe in Genie auch sehr viel rein interpretiert einfach. Ich habe gesagt, okay, das ist die Beziehung, die darf ich nicht verlieren. Und deswegen ist irgendwann diese Freiwilligkeit abhanden gekommen. Außerdem stand ich im Mietvertrag als Hauptmieter. Das heißt, der Auszug ist auch nochmal ein bisschen schwieriger geworden. Aber das sind alles Faktoren, die Freiwilligkeit beeinflusst haben, schon zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe das erst viel später erfahren, denn Freiwilligkeit heißt nicht nur, dass ich etwas möchte, sondern auch, dass es Dinge gibt, die vielleicht dann wegfallen. Zum Beispiel das soziale Umfeld, was ja dann passiert ist letztendlich. Also Freiwilligkeit lässt sich einfach nicht wirklich einfach definieren. Der nächste Punkt heißt Veränderung durch Kommunikation. Für das meiste, was Menschen gemeinsam machen, gibt es eine Art von Standard, wie das im Normalfall gemacht wird. Wenn du mit den Menschen in deiner Umgebung nicht darüber redest, dann werden sie sich sicher verhalten wie üblich. Kommunikation und gemeinsam anders zu handeln ist der einzige Weg, um sich von Normen zu befreien. In radikalen Beziehungen ist Kommunikation ein Hauptbestandteil, kein Ausnahmezustand. Vertrauensvolle Gespräche sind das wichtigste Werkzeug. Wir sind so sehr daran gewöhnt, dass Menschen nicht das sagen, was sie wirklich meinen, sondern dass wir die richtige Interpretation suchen müssen. Solche Interpretationen funktionieren aber nur auf der Grundlage von Normen. Wer eine Beziehung jenseits der Norm füllen will, muss Klartext reden. Das ist mal ein richtig guter Punkt. Dem habe ich wirklich nichts hinzuzufügen, außer dass ich schon ungefähr 10-mal gesagt habe, dass die Kommunikation so wichtig ist. Und dieser Punkt, der bringt es auf den Punkt. Oder sie schreibt mir das nicht zurück. Ich habe aber eigentlich noch Interesse. Was mache ich denn jetzt? Lasse ich sie oder ihn einfach noch 3 Tage warten und gucke, ob da was kommt? Nee, warum denn? Ist doch scheiße. Warum nicht einfach sagen, hey, ich habe total Interesse daran, dich zu sehen. Du hast mir 2 Tage nicht geschrieben. Hat das irgendeinen Grund? Hast du noch Interesse an mir? Mhm. Völlig einfach. Naja, so einfach ist es nicht, denn gerade im Dating ist es ja immer so ein bisschen eine Art von Spiel. Und ich kenne das auch, dass man sich rar macht, um sich interessant zu machen. Also auch wenn das viele Leute nicht zugeben wollen, aber es ist tatsächlich so, dass jemand, der mir ständig schreibt, erstmal tendenziell uninteressanter wird für mich. Und das ist natürlich nicht cool, aber es ist leider so. Den Tatsachen muss ich ins Auge sehen. Deswegen möchte ich auf der anderen Seite aber auch nicht so tun, als wäre ich jetzt gerade voll in love mit der anderen Person und sagen würde, boah, ich würde dich super gerne treffen, keine Ahnung, sondern deswegen habe ich mir die Strategie überlegt von vorhin, damit ich eben nicht direkt voll emotionally attached werde und mich einer Person gegenüber verletzlich mache, die ich gar nicht kenne. Und auf der anderen Seite zu stehen, das ist auch wichtig und teilweise sogar schwerer, dann zu sagen, so pass auf, ich empfinde nicht mehr das Gleiche für dich. Oder wir hatten ein schönes Date, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns nochmal wiedersehen. Oder dass ich das vielleicht nicht will, ist, glaube ich, auch richtig schwierig, weil man es so nicht gewohnt ist. Dem kann ich wiederum total zustimmen. Das geht auch beim Dating, zu sagen, okay, wir hatten ein schönes Date oder 2 schöne Dates und das hat aber für mich einfach nicht so gepasst. Egal, was bisher alles passiert ist. Selbst wenn man schon, 10 Dates hatte und gevögelt hat und übernachtet hat, das ist alles okay. Ich kann trotzdem sagen so, hey, es hat irgendwie sich ganz gut angefühlt, aber für mich passt das irgendwie nicht und das ist in Ordnung. Natürlich kann das Verletzungen auslösen, in den meisten Fällen wird das Verletzungen auslösen, aber das ist kein Grund, nicht ehrlich zu sein zu der anderen Person, denn es ist auch nur fair, anstatt zu sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie in eine Beziehung ein, die ich vielleicht gar nicht will, oder ich blockiere die andere Person einfach, denn das machen ja viele Leute, das ist ja dann Ghosting. Die Situation, wenn man ein Date hat und man sagt so, willst du noch auf einen Kaffee mit hochkommen? Dieses typische Hollywood-Klischee. Warum sagt man nicht einfach, hast du Lust mit mir zu schlafen? Mhm. Anstatt so dieses blöde Kaffee-Bla. Ganz einfach, vielleicht weil man es zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ob man Lust hat, mit der Person zu schlafen oder nicht. Und wenn ich sage, okay, ich komme mal auf einen Kaffee mit hoch und dann setze ich mich erstmal hin und quatsch vielleicht noch ein bisschen mit dir und dann kann ich durchaus diese Frage stellen oder wenn man anfängt rumzumachen oder sich gegenseitig auszuziehen, dann kann ich diese Frage stellen, hast du Lust mit mir zu schlafen, aber nicht, wenn man einfach direkt vor der Wohnung steht. Also das hat schon auch Gründe. Natürlich kann man auch spezifischer sein und sagen, hast du Lust noch mit hochzukommen, ein bisschen zu quatschen und vielleicht ein bisschen zu kuscheln. Das ist vielleicht besser als die Frage, so möchtest du noch einen Kaffee? Ich wollte noch was sagen, nämlich hier, es ging ja eigentlich um Kommunikation und hier steht, Kommunikation ist ein Hauptbestandteil einer Beziehung, kein Ausnahmezustand. Mhm. Und da denke ich ganz oft dran, wie viel wir beide miteinander kommunizieren. Das haben vielleicht manche Menschen in 50 Jahren eher nicht getan, so viel wie wir uns in einem Jahr unterhalten haben. Da ist es wieder das Klischee von der langweiligen 50 Jahre dauernden Beziehung, in der man nicht mehr sagt als guten Morgen und gute Nacht. Gibt es sicherlich, aber die meisten Beziehungen sind nicht so. Und ich glaube, dass wir uns da so über alles stellen, dass wir einfach so viel reden. Das, ja, weiß nicht. Wir reden schon viel, aber andere reden auch viel. Und Kommunikation ist nicht endlich. Also nur weil man einmal über ein Thema gesprochen hat, heißt es nicht, dass es jetzt immer abgehakt ist, sondern jeden Tag gibt es so viele Einflüsse, so viele Faktoren, die meine Gefühle beeinflussen, dass ich über so ein Thema vielleicht auch 3 bis 10 Mal sprechen muss, weil immer wieder neue Aspekte hinzugekommen sind. Das hingegen ist total wichtig. Da hat sie einfach voll recht. Nur weil ein Thema sich jetzt gerade abgeschlossen und gut anfühlt, heißt es nicht, dass es das in 2 Wochen immer noch tut. Also traut euch auch mit eurem Partner oder eurer Partnerin, Dinge nochmal und nochmal und nochmal anzusprechen. Das kann einfach super anstrengend sein. Ich kenne das selber. Ich habe sowohl Dinge immer und immer wieder angesprochen, als auch wurden Dinge immer und immer wieder angesprochen. Aber irgendwann kommt man da einfach zu einer Lösung vielleicht, die das nicht mehr nötig macht, dass man es regelmäßig anspricht. Und es ist so wichtig, sich einfach auch mal öfter mal authentisch zu fragen, wie es der anderen Person geht. Mhm. Das machen wir ganz oft. Und das ist nicht ein, hi, wie geht's dir? Gut, danke. Sondern es ist ein wirklich Nachfragen, wie geht's dir gerade? Und manchmal muss ich dann auch kurz überlegen und in mich reinfühlen, wie es mir wirklich geht, um eine authentische Antwort zu geben. Das gilt übrigens nicht nur für Partnerschaften, sondern für alle Arten von zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn man fragt oder wenn ihr gefragt werdet, wie geht's dir, dann antwortet man nicht mit einer Floskel, sondern fühlt mal in euch hinein, so wie geht's mir eigentlich gerade wirklich? Und auf der anderen Seite, wenn ihr jemanden fragt, wie geht's dir? Und jemand sagt, gut, also direkt so, gut, dann ist das keine Antwort, sondern das ist eine Floskel. Und dann könnt ihr auch, also natürlich nur, wenn ihr der Person irgendwie ein bisschen vertraut seid und das Gefühl habt, das ist gerade okay, könnt ihr auch nachbohren und fragen so, okay, was meinst du damit? Das reicht auch schon. So, was meinst du damit? Kann auch schon, das ist keine Frage, die man sonst so gestellt bekommt und dann so mit einer Floskel abbügeln kann. Stimmt, ja, es sind eigentlich Fragen, die man nicht stellt, aber ich bin es so gewohnt, mittlerweile einfach Dinge zu fragen und zu gucken, was kommt da, weil ich den Menschen vertraue, dass sie auch sagen können, so, möchte ich gerade nicht drüber sprechen oder so. Also sonst gebe ich ihnen ja gar nicht die Chance, das zu äußern. Ja, das stimmt, aber man muss auch im Kopf haben, dass nicht alle Menschen so weit sind, dass sie das auch äußern können. Manche Menschen sind auch völlig überfordert davon, wenn ich sie quasi mit einer Frage bombardiere, die nach zum Beispiel ihrem wirklichen Befinden. Deswegen habe ich vorhin gesagt, bohrt auch nur nach, wie es einer Person geht, wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass das okay ist. Letzter Punkt. Ich bin gerade ein bisschen froh, dass das der letzte Punkt ist, denn die Folge geht jetzt schon fast 1 Stunde. Mal gucken, was dieser letzte Punkt ist und wie viel ich dazu noch sagen möchte. Mach deine Vereinbarungen passend für dich. Das verstehe ich jetzt nicht. Im letzten Punkt oder im vorletzten ging es doch um Spontanität statt Vereinbarungen. Und jetzt heißt es, mach deine Vereinbarungen passend. Also soll es doch Vereinbarungen geben? Das Leben wäre ärmer an Struktur und Bedeutung, wenn man sich nicht mit anderen Menschen zusammentun könnte, um Dinge zu erreichen. Gemeinsam etwas aufbauen, Kinder großziehen, ein Haus besitzen und zusammen durch dick und dünn gehen. Solche Unterfangen brauchen normalerweise sehr viel Vertrauen und Verbindlichkeit zwischen den Leuten, um zu funktionieren. Beziehungsanarchie heißt nicht, dass du dich niemals auf irgendwas festlegen darfst. Es geht darum, mit den Menschen in deiner Umgebung deine eigenen Vereinbarungen zu entwerfen. Frei von den Normen, die dir vorschreiben wollen, dass bestimmte Arten von Verpflichtungen für Liebe notwendig sind, damit sie echt ist, oder dass manche Vereinbarungen wie Kinder kriegen oder zusammen wohnen von bestimmten Gefühlen angetrieben sein müssen. Fang bei 0 an und mache deutlich, welche Art von Vereinbarungen genau du mit anderen Leuten eingehen willst. Ja, dem kann ich komplett zustimmen. Allerdings widerspricht das ja so ein bisschen den vorherigen Punkten. Also ob ich jetzt spontan meine Gefühle äußern kann und für meine Handlungen nicht verantwortlich gemacht werden kann, so wie das die letzten Punkte beschreiben, oder Vereinbarungen treffe, sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, ich sehe diesen Absatz gerade ein bisschen kritisch, weil er steht frei von Normen, die dir vorschreiben wollen, bla bla. Es ist so leicht gesagt. Also zu sagen, mach dich frei von Normen, das ja, macht einen halt nicht frei von Normen. Nein. Ich glaube, da sind bestimmte Verhaltensweisen und sehr viel Arbeit notwendig, um jemanden wirklich frei von Normen zu machen. Ich glaube nicht, dass wir komplett frei von Normen sind. Auf jeden Fall nicht, nee. Also alles, was wir jeden Tag tun, ist geprägt. Wir sind alle sozialisiert worden. Das ist natürlich auch ein guter Punkt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber ja, da haben wir einfach recht. In der Überschrift steht ja Vereinbarungen und wir haben ja da schon mal bei Regeln versus Grenzen drüber gesprochen. Da gab es auch den Punkt der Vereinbarung aus The Ethical Slut. Und wir haben auch gesagt, warum wir diesen Begriff nicht so prickelnd finden. Das ist wieder sowas, wo, wenn ich eine Vereinbarung treffe, zum Beispiel mit Genie irgendwie ein Haus zu kaufen in 5 Jahren, dann fühle ich mich daran gebunden und dann weiß ich vielleicht gar nicht mehr, ob ich das gerade immer noch möchte. Also diese Vereinbarung ist so fix. Und wenn ich aber sage, ich möchte mit dir in 5 Jahren ein Haus kaufen, lass uns mal gucken, wie wir das machen können, dann ist es keine Vereinbarung in dem Sinn, sondern es ist so ein gemeinsames Ziel. Und dieses Ziel kann sich ja verändern. Das ist nicht so, das ist nicht so fix. Und ich kann mir immer sicher sein, dass ich das noch möchte, wenn ich noch dafür arbeite. Naja, also das, was ich jetzt eigentlich erklärt habe mit dem, das ist ein gemeinsames Ziel, das ist auch eine Vereinbarung. Und ehrlich gesagt, wenn ich mit jemandem ein Haus kaufen oder bauen will, dann möchte ich, dass die Person sich daran hält. Ich würde gerne noch mal was generell dazu sagen, warum ich mich mittlerweile mit dem Begriff der Beziehungsanarchie besser identifizieren kann als mit dem der Polyamorie. Für mich ist das eine totale erhellende Erfahrung, Beziehung ohne Ziel zu führen. Welche Beziehung hat denn ein Ziel? Also welche Partnerschaft ist denn dann irgendwie erfüllt, nachdem man zum Beispiel sagt, okay, wir möchten jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre zusammen sein. Und dann ist man 20 Jahre zusammen und dann macht man eine dicke Party und dann ist man nicht mehr zusammen, oder? Also Beziehungen sind doch immer ohne Ziel, oder? Den Moment zu genießen, Gefühle im Moment zu spüren, zu Menschen, die mir wichtig sind. Und zwar nicht nur auf eine Person fixiert, sondern einfach frei von Regeln Menschen lieben zu können, Menschen nah sein zu können, ohne dass ich ein Ziel verfolgen muss, ohne dass ich das Ziel verfolge, okay, die andere Person muss mich jetzt weil ich muss mich jetzt so und so verhalten, dass die andere Person mich auch liebt. Oder ich muss mich jetzt so und so verhalten, damit wir sagen können, wir sind zusammen. Oder ich muss dies und jenes tun, weil in einer Beziehung tut man das. Ich habe mich meinem Beziehungsstatus entsprechend verhalten und so. Mhm. Einfach ohne ein Ziel zu haben, Beziehungen zu führen, ist für mich einfach nur absolut befreiend. Ich muss mich so und so verhalten, um geliebt zu werden oder damit diese Beziehung funktioniert, ist aber ja kein Ziel, sondern es ist eine soziale Norm. Und die kann ich ablegen, wenn ich mich dafür entscheide, zum Beispiel auch mit meinem Partner oder meiner Partnerin zusammen. Und mich jederzeit umentscheiden zu können. Ich bin immer frei. Ich bin frei für alle. Ich bin frei zu tun, was ich gerade möchte und was meine Bedürfnisse sind. Ich bin nicht gebunden an irgendwas. Und das ist genau die falsche Annahme, die eigentlich diese ganze Folge beschreibt. Nämlich zu sagen, okay, wenn ich Beziehungsanarchist bin, dann habe ich keine Verantwortung. Dann bin ich frei zu tun, was immer ich möchte. Denn das beschreibt nicht Beziehungsanarchie, sondern das ist Relationship Libertarianism, also Beziehungslibertarismus. Glaube ich, ist die deutsche Übersetzung. Ich zitiere das mal. Ich werde das auch nochmal in die Shownotes packen. Das hatte ich bei der Episode Natürlicher Umgang schon gemacht. Relationship Libertarianism tends to push back against accountability for the impact on others. Freedom of choice for many relationship libertarians seems to equate to freedom from consequences. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Accountability, also Verantwortlichkeit für die eigenen Handlungen, dass sie andere Menschen betreffen. Das ist eine der wichtigsten Grundpfeiler für Beziehungsanarchie. Und das hat Genie häufig einfach mal nicht gemacht. Und ich bin auf die Beziehungsanarchie auch gekommen, so vor ungefähr 5 Jahren, weil ich dachte, dass es so viele unterschiedliche Arten von Beziehungen gibt und was eigentlich der Unterschied zwischen Freundschaft ist und romantischer Liebe und platonischer Liebe, wenn man das so nennen will, und wo die Grenzen sind. Ich tue mich immer schwer mit so klaren Abgrenzungen, sondern Grenzen sind ja immer so ein bisschen schwammig. So, die können sich verändern, die sind nicht immer ganz fix. Und dann dachte ich so, wo genau gibt es eigentlich Grenze zwischen Partnerschaft und Freundschaft oder Partnerschaft und familiäre Liebe? Ja, das sehe ich auch immer noch so. Nur anstatt das jetzt komplett abzulehnen, denke ich, okay, diese Kisten, in die wir Beziehungen stecken, die Labels haben wie Freundschaft, Affäre, Partnerschaft etc., die sind nicht fix. Die sind vor allem nicht für alle Menschen gleich und die können sich auch verändern. Die sind auch durchlässig. Etwas kann zum Beispiel auch so in der Mitte von Freundschaft und Partnerschaft sein oder in der Mitte von Freundschaft und sexueller Beziehung. Deswegen muss man die Kisten aber nicht komplett abschaffen, denn wenn man sie abschafft, dann hat man irgendwie gar keine Sachen mehr, woran man sich festhalten kann. Was für manche Menschen natürlich total wertvoll ist und total gut, aber durchaus nicht für alle. Und ich glaube, für mich ist es besser, diese Begriffe noch zu haben, aber zu wissen, dass sie nicht sehr konkret sind. Also Fazit für mich, probiert doch einfach mal aus, mehr zu lieben und euch frei zu machen von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen und fühlt mal, wie sich das anfühlt. Ja, yeah, spread the love quasi. Ja. Das ist eine total gute Einstellung, aber dafür braucht man nicht unbedingt Beziehungsanarchistin zu sein. Ich glaube, dass es nochmal zum Thema Polyamorie zu kommen, was mich daran einfach immer beschränkt hat, ist, dass es immer Bezeichnungen gibt, dass es immer Regeln gibt in den meisten polyamoren Beziehungen. Oh Gott, wir haben letztens dieses furchtbare Buch wieder gelesen, Drei ist keiner zu viel. Was stand da drin? Das Vetorecht ist die Grundlage einer polyamoren Beziehung. Ja. Oh, so auch schon gruselig. Ich meine nicht, dass wir irgendwas auf dieses Buch geben, ne? Das ist totaler Schrott, was da drin steht, aber das ist doch in vielen Köpfen einfach drin, in vielen polyamoren Beziehungen. Das glaube ich einfach nicht. Also erstens mal ist natürlich ein Vetorecht nicht die Grundlage von polyamoren Beziehungen, aber auch viele polyamore Beziehungen sind ja an sich schon alternativ, also dadurch, dass sie eben von der Norm abweichen und sind deswegen nicht einfach wie monogame Beziehungen, nur halt mit mehreren Menschen. Also ich glaube, da scheren wir alles über einen Kamm. Und sagt es ihnen. Ich glaube, das ist eine gute Übung, einfach mal allen Leuten, denen wir so begegnen, zu sagen, was wir für sie empfinden und wie das ist und dann zu gucken, wie die Reaktion ist. Oh, das ist mega schön. Ja, ja. Ich würde das nicht mit allen Leuten machen, denen ich begegne, aber es ist sicherlich eine schöne Übung, das mit mehr Menschen zu machen. Zumindest mit Menschen, die einem so halbwegs nahestehen, mit FreundInnen, mit KollegInnen, kann man sicherlich mal machen. Da sind die Reaktionen wahrscheinlich unterschiedlich und auf jeden Fall wird das wahrscheinlich eine ganz interessante Erfahrung. Ja. Und ich glaube, eine zweite gute Übung ist zu fragen, wenn ich etwas tun will. Auch mit Leuten, mit denen man vielleicht schon im Team ist oder bestimmte Verhaltensmuster sich eingeschlichen haben, Händchen halten oder bei der Begrüßung umarmen oder sowas. Fragt einfach mal, darf ich dich gerade umarmen? Oder darf ich dir gerade das und das sagen? Oder darf ich dich gerade anschauen? So, also jetzt nicht so anschauen, sondern so beobachten quasi. Mhm. Das ist tatsächlich eine sehr schöne Übung und da kann ich uneingeschränkt zustimmen. Eine der wenigen Male in dieser Folge, denn die Folge ist auch schon wieder zu Ende und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt 1 Stunde und 6 Minuten darüber gesprochen, was ich alles nicht so toll fand an der Folge und was ich anders machen würde. Also meine Haltung zu Beziehungsanarchie hat sich ja grundlegend verändert und ich glaube, es ist in der Folge auch nochmal rausgekommen. Auf jeden Fall reicht es, diese Folge zu hören und nicht, ihr müsst jetzt die Originalfolge nicht nochmal hören, weil da ist auch nicht viel mehr drin. Schreibt mir gerne, wie ihr über Beziehungsanarchie denkt und ob ihr eher meine Position jetzt oder meine Position vor 2 Jahren unterstützt und natürlich auch die Gedanken, die ihr sonst so habt. Die nächste Folge wird Pornografie und Nacktheit. Und ich weiß gar nicht, vielleicht kommt auch noch mal konstruktiver Krawall dazwischen, keine Ahnung. Aber ich freue mich auf beides. Wir hören uns nächste Woche. Stay tuned und bis dahin.